דומם פורה נקלתי הנחת הסכמתי צייט נחל צוגן הסכמתי צייט נחל צוגן סילבנה קדילק ובהול תם שטריך פלוגהפן קנדי ורטט אוף מיך פלוגהפן קנדי ורטט אוף מיך Amerika schläft ganz tief am Flughafen grünes Licht heute heute kehr ich endlich heim Österreich Österreich mein schönes Österreich mein einziges Heimatland Österreich Österreich mein schönes Österreich mein einziges Heimatland Zagreb, Belgrad, Tuzla, ganz Balkan Das ist nicht die Heimat, wo ich herkam Das ist nicht die Heimat, wo ich herkam Alpen, Berge und der weiße Schnee Das ist meine Heimat, da tut mein Herz nicht weh Das ist meine Heimat, da tut mein Herz nicht weh Jugoslavia schläft ganz tief am Flughafen grünes Licht Leute, heute kehr ich endlich heim Österreich, Österreich, mein schönes Österreich mein einziges Heimatland Österreich, Österreich, mein schönes Österreich mein einziges Heimatland Österreich, Österreich, mein schönes Österreich, mein einziges Heimatland. Österreich, Österreich, mein schönes Österreich, mein einziges Heimatland.